Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Hörerinnen und Hörer, wieder eine neue Woche, wieder eine neue Ausgabe von Radio DARC. Zum 484. Mal begrüßen wir Sie recht herzlich zu einem spannenden Technikmagazin, wo sich alles um die Funktechnik dreht. Ich bin Cody Farrin und werde Sie durch die heutige Ausgabe führen. In dieser Welt kursieren viele Verschwörungsmythen und so mancher Unsinn wird behauptet, zum Beispiel, dass Funkwellen gesundheitsschädlich sein sollen. Doch wenn man mit Hilfe der Wissenschaft darauf blickt, dann stellen sich so manche dieser Behauptungen doch ganz anders dar. Daher schärfen wir heute den Blick für die Fakten. Aber zunächst ein musikalischer Start in diese Sendung. Nicht Verschwörung soll erstmal Trumpf sein, sondern der Rock'n'Roll. Hier ist das Electric Light Orchestra mit Rock'n'Roll is King. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein. Heute mit diesen Themen. Silox Z80, legendärer Mikroprozessor, geht nach 48 Jahren in Pension. Starker Sonnensturm erzeugte spektakuläre Nordlichter. Aktive Sonnenregion zu Ehren von Harald Dölle, Delta Juliet 3 Alpha Sierra benannt. Und No Stress mit QRS. Der legendäre 8-Bit-Mikroprozessor Z80 der US-amerikanischen Firma Silox geht in wenigen Monaten nach fast einem halben Jahrhundert das letzte Mal in Produktion. Er war in den 1970er Jahren maßgeblich daran beteiligt, dass Mikrocomputer und Spielekonsolen ihren Weg in die Privathaushalte fanden. Im Jahr 1974 gründete der ehemalige Intel-Mitarbeiter Federico Fagan das Unternehmen Silox. 2 Jahre später stellte man den von gerade einmal 12 Leuten entwickelten Mikrochip Z80 vor. Der 8-Bit-Prozessor wurde zunächst als eine Art binär-kompatible Alternative zu Intels 8080 CPU verstanden, legte aber seitdem eine beachtliche eigene Karriere hin. Und diese geht nun nach im Computerzeitalter biblischen 48 Jahren zu Ende. Wie das mittlerweile zum US-Elektronikhersteller Littelfuse gehörende Unternehmen mitteilte, wird seitens des Produktionspartners im Waferbereich die Fertigungslinie für den Z80 eingestellt. Unternehmen, die noch Bedarf an Z80 haben, können nun ein letztes Mal Aufträge abgeben. Die Frist dafür läuft bis zum 14. Juni. Danach werden die Aufträge gesichtet und anschließend für die Herstellung eingebucht, ehe der letzte Produktionslauf beginnt. Der Z80 wurde im Laufe der Jahrzehnte in allerlei Komponenten verbaut. Eine große Rolle spielte er aber für die zunehmende Verbreitung von Videospielen. So diente er verschiedenen Arcade-Maschinen und Konsolen als zentrales Rechengehirn. Unter anderem verbaute Sega ihn im Master System und im SG-1000. Beliebt war er auch als Bestandteil von Synthesizern, ebenso fand er Verwendung im militärischen Bereich. Texas Instruments setzte ihn für zahlreiche Taschenrechner ein, darunter den legendären TI-84. Im Sinclair ZX Spectrum, einem der bekanntesten frühen Homecomputer, war er ebenfalls zu finden. Zuletzt war der Z80 vor allem für den Embedded-Devices-Markt hergestellt worden, integriert im Mikrocontroller mit Abwärtskompatibilität zum originalen Z80 und Z180. Am vergangenen Freitag, dem 10. Mai, steuerten mehrere koronale Massenauswürfe von der Sonne auf die Erde zu. Dies hatte einen schweren Magnetsturm mit einem KP-Wert von über 8 zur Folge. Die National Oceanic and Atmospheric Administration in den USA klassifizierte diesen Magnetsturm mit der Stufe G4 auf einer Skala von 1 bis 5. Die Folge waren massive Nordlichter in weiten Teilen Europas. Bis nach Süddeutschland und Österreich waren die roten und grünen Farbspektakel am oft wolkenlosen Nachthimmel zu sehen, die sonst nur in Skandinavien sichtbar sind. Dies ist sehr selten und kommt nur alle paar Jahrzehnte vor. Das mystische Himmelsereignis fand europaweit großes Echo in den Publikumsmedien. Auf den Kurzwellenbändern erschienen die für Aurora typischen verbrummten Signale und im 2-Meter-Band konnte man in Morsetelegrafie fantastische Verbindungen vor allem nach Skandinavien abwickeln. Der Sonnensturm vom vergangenen Wochenende war der stärkste seit fast 20 Jahren und hatte auch massive Auswirkungen auf das Funkwetter. Beachten Sie bitte hierzu auch die Funkwettervorhersage am Ende dieser Sendung. Harald Dölle, auch bekannt unter seinem Rufzeichen Delta Juliet 3 Alpha Sierra, ist ein Amateurfunk-Urgestein aus Kassel. Er hat die damalige Zeit um den Bau des Amateurfunkzentrums Baunatal hautnah miterlebt. 1955 absolvierte er die zuvor lang ersehnte Lizenzprüfung zum Funkamateur im Alter von 18 Jahren. Er ist seit 70 Jahren DARC-Mitglied, Inhaber mehrerer Rufzeichen und Halter des DXCC-Diploms für 353 gearbeitete Funkländer. Für so viel Engagement wurde nun die ebenfalls hochaktive Sonnenfleckenregion AR3663 auf Vorschlag von Jan Kästen, Delta Golf Oscar Bravo Oscar nach Funkfreund Harald benannt. Noch heute kommuniziert OM Harald von zu Hause aus regelmäßig mit anderen Funkamateuren auf der ganzen Welt. Über die Jahre habe ich schon alle Länder dieser Welt erreicht, sagt der heute 87-Jährige. Selbst Nordkorea sei einmal dabei gewesen, erzählte er der HNA-Journalistin Maike Lorenz, die ihn im November vergangenen Jahres zu Hause in Kassel für einen Artikel besuchte. Der ganze HNA-Bericht kann unter der Adresse hna.de abgerufen werden. Anlässlich 75 Jahre Amateurfunkgesetz würdigt der DARC-Vorstand ehrenamtliches Engagement im Jubiläumsjahr durch die Benennung von aktiven Sonnenfleckenregionen im laufenden 25. Sonnenfleckenzyklus. Sie erhalten im Rahmen des DARC-Funkwetterberichts das Rufzeichen einer YL bzw. eines OM als Dank für besondere Ideen oder besonderes Engagement. So kann der Funkwetterbericht anschaulicher gestaltet werden, analog zu der Benennung von Hoch- und Tiefdruckgebieten in Wetterberichten. Jeder Funktionsträger im DARC kann einen Vorschlag mit Kurzbegründung per Webseite einreichen. Die Verleihung der Benamung einer Sonnenfleckenregion wird im Funkwetterbericht und durch eine Urkunde gewürdigt. Haben Sie als Morseanfänger oder Neueinsteiger Hemmungen, in Telegrafiebetrieb zu machen? Geübte Telegrafisten geben oft mit ziemlichen Geschwindigkeiten, teilweise mit mehr als 150 Zeichen pro Minute oder gar noch mehr, was Anfänger abschrecken kann. Doch das muss nicht so bleiben. Es gibt extra Frequenzen für den langsamen Telegrafieverkehr. Auf Frequenzen jeweils 55 kHz über Bandanfang heißt das Motto No Stress QRS, wobei die Q-Gruppe QRS für langsames Geben steht. Also einfach mal auf den gemütlichen Frequenzen rufen, zum Beispiel auf 14.055 kHz im 20-Meter-Band. Es muss nicht immer schneller, höher, weiter sein. Auch und gerade im Amateurfunk. Wir freuen uns auf euch. Just do it! Zudem bietet die Arbeitsgemeinschaft Telegrafie ein sogenanntes QRS-Net an, an dem auch langsame Telegrafie gegeben wird. Eine gute Gelegenheit, sich mit Netzverkehr vertraut zu machen und beispielsweise zu versuchen, im Kopf mitzulesen. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Ja, es muss nicht immer nur High Speed sein, was das Morsen angeht. Es geht auch langsam. Es geht andante. Und das kommt nun von den großen vier aus Schweden. Von ABBA natürlich. Die feiern in diesen Tagen übrigens ihr 50-jähriges Jubiläum des Sieges beim Eurovision Song Contest anno 1974. Let your body be the velvet Kalenderblatt. Aktuelle Veranstaltungshinweise für Funkamateure. Liebe Freunde der gepflegten Funkwellen, in Hamburg wird wieder gehandelt. Der Flohmarkt in der Technischen Uni ist wieder da. Am 25. Mai 2024 könnt ihr alte Schätzchen gegen neue Schätzchen eintauschen oder alte Schätzchen gegen ganz, ganz alte Schätzchen. Man weiß ja nie, was man so findet auf dem Amateurfunk- und Technikflohmarkt an der TU Hamburg. Diese und weitere aktuelle Infos gibt's auf unserer Webseite Delta Lima 0 Tango Uniform Hotel. Delta Echo / Flohmarkt. dl0tuh.de/Flohmarkt. Um 9 Uhr Lokalzeit werden die Tore geöffnet. Und wo? In Hamburg-Harburg am Schwarzenberg Campus 1. Die Parkplatzsituation ist immer etwas schwierig, ihr kennt das ja. Mit Bus und Bahn lässt sich der Flohmarkt aber prima erreichen. Mit der S-Bahn zur Haltestelle Harburg-Rathaus oder zur Haltestelle Heimfeld fahren und dort in den Bus Nummer 142 einsteigen. Der hält nach kurzer Fahrt direkt vor der Tür an der Bushaltestelle Kasernenstraße. Und wer ein 2-Meter-Funkgerät dabei hat, kann gerne nach dem Weg fragen. Unsere Station Delta Lima 0 Tango Uniform Hotel ist dann besetzt und hört auf 145,250 MHz. Nochmal in Kürze. Amateurfunk und Technikflohmarkt in der TU Hamburg. Am 25. Mai 2024. Ab 9 Uhr Lokalzeit. Wegweiser unter 145,250 MHz. Weitere und aktuellste Informationen dazu sind immer auf unserer Webseite zu finden. whiskey.delta-lima-0-tango-uniform-hotel.delta-echo-flohmarkt. Die Amateurfunk AG der TU Hamburg und der Ortsverband Echo 07 freuen sich auf euch. Bis bald! Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer. In Rothenburg ab der Wümme in Niedersachsen fand vor kurzem wieder der sogenannte Nordsee-Workshop statt. Der DARC-Distrikt Niedersachsen organisiert diesen jährlich. Dort gibt es jede Menge an spannenden Vorträgen, beispielsweise über Selbstbauprojekte, über Antennenvergleiche, über Software oder auch Verstärkerschaltungen. Sehr interessant war auch ein Beitrag von Michael Lau, Delta Foxtrot 2 Bravo Romeo, zu einer Software, mit der man die Stärke elektromagnetischer Felder berechnen kann. Warum das so wichtig ist für die Funkamateure, darüber berichtet nun Radio DARC-Reporter Ulrich Fenner, Delta Lima 2 Echo Papa aus Hamburg. Hier ist Delta Lima 2 Echo Papa. Ich befinde mich auf dem Flugplatz in Rothenburg an der Wümme. Mir gegenüber sitzt ein netter Gesprächspartner, der sich bitte mal selber vorstellt. Mein Name ist Michael Lau. Ich bin seit vielen Jahren Funkamateur unter dem Rufzeichen Delta Foxtrot 2 Bravo Romeo. Michael, das ist ja interessant, dass du da schon ein paar Tage dabei bist. Das heißt, du bist das, was man ein Oldtimer nennt. Und du hast heute einen interessanten Vortrag gehalten. Worüber ging es in deinem Vortrag? In dem Vortrag ging es über die Selbsterklärung mit dem Programm Wattwächter. Die Selbsterklärung ist eine Sache, die wird für uns als Senderbetreiber ja im Regelfalle verlangt unter gewissen Randbedingungen. Welche Randbedingungen sind das? Die Randbedingung ist, dass man die Selbsterklärung machen muss ab einer Sendeleistung oberhalb von 10 Watt EIRP, so dass man, wenn man also ein bisschen deutlichen Sendebetrieb machen will, die Selbsterklärung eigentlich ausgefüllt haben müsste. Und wenn ich mit einer kleinen Handfunke arbeite, ist das nicht erhöht? Dann ist das nicht notwendig. Mit der kleinen Handfunke kann ich auch so arbeiten. Aber wenn ich stationären Betrieb habe und ich will weltweiten Verkehr machen, dann verwende ich in der Regel schon Antennen, mit denen ich etwas weiterkomme. Und insofern mache ich eine Selbsterklärung, um auch ein eigenes Bild zu bekommen über die Felder, die die Antenne hat. Früher war das Programm Watt32 sehr verbreitet. Mittlerweile habe ich den Eindruck gewonnen, es gibt da noch eine zweite Sache, die sich ganz für den täglichen Praxisbetrieb besser anhört. Ja, das ist richtig. Das Programm Watt32 war zuerst da, ist auch sehr vernünftig, wird immer noch gepflegt über den DARC und ist auf jeden Fall zu empfehlen. Das Programm Wattwächter bietet darüber hinaus die Möglichkeit, eben die Nahfeldberechnung gleich mit zu inkludieren. Und insofern kommt man ohne weitere Messungen zu relativ guten, kurzen Abständen und kann damit auch eben schnell die Antenne gut beurteilen und damit eine einfache Erklärung machen. In einem Vortrag heute Morgen hatte ich den Eindruck gewonnen, dass man sich von verschiedenen, ich sage jetzt mal vorsichtig, mit der Mikrometerschraube gemessenen Parametern etwas mehr der Praxis angenähert hat. Ist das generell richtig? Ja, das ist generell richtig. Also es ist einmal wichtig, nicht zu sehr sich im Scheck zu verlaufen mit den verschiedenen Kabeln und den verschiedenen Anschlüssen, die man hat, sondern man sollte eigentlich sehen, ab Wandabschluss bis zur Antenne, welche Kabellänge verwende ich, dann grob messen, welche Höhe habe ich. Da geht es nicht um 3,17 Meter oder 4,18 Meter, sondern dass ich sage, die Antenne ist in 9 Meter Höhe, in 8 Meter Höhe oder in 10 Meter Höhe. Und dann fange ich eigentlich an, schon mit den Feldern, mit der Simulation, um zu sehen, reichen die Abstände, bin ich damit auf der richtigen Seite, auf der sicheren Seite. Das heißt, wenn ich mich mit dem Programm vertraut mache, was ja im Internet erhältlich ist, quasi runtergeladen werden kann und habe mich da ein bisschen eingelesen, dann bin ich in der Regel damit in der Lage, erstmal abzuschätzen, ist überhaupt auf meinem Standort eine Trieb anderer Person möglich, ohne dass ich diese gefährde. Richtig, ganz genau so ist das und super wiedergegeben, muss ich sagen. Wie gesagt, es geht um eine grobe Abschätzung und um Richtwerte zu erhalten. Das ist eigentlich ausreichend. Gibt es von dir einen Erfahrungswert, wie lange ein normal ausgebildeter Funkamateur braucht, um dieses Programm zu beherrschen? Ja, das ist nicht einfach zu sagen. Es hängt immer darauf an, kommt immer darauf an, mit welcher Software man den PC startet. Das Programm ist softwareunabhängig, wird gesagt. Es läuft aber auf verschiedenen Versionen und verschiedenen Grundversionen des Rechners unterschiedlich. Das habe ich selbst festgestellt über die Jahre. Und insofern gibt es Konstellationen, wo es sehr gut passt und ganz einfach läuft. Und es gibt auch Konstellationen, wo es einfach schwierig läuft und ruckelig läuft. Aber ansonsten muss man sagen, wenn man sich damit vertraut macht, dann kommt man eigentlich innerhalb von einer Woche gut damit zurecht, um zumindest dann auch schnell zur Selbsterklärung zu kommen. Das heißt, wenn ich mich mit einem normalen PC, den ich zu Hause habe, hinsetze, mir das Programm runterlade und versuche, mich da einzuarbeiten, dann bin ich nach ungefähr einer Woche in der Lage, auch das Programm so zu beherrschen, dass ich sagen kann, jawohl, es ist für mich, für die Anwendung brauchbar. Ja, genau. Das ist so weiter. Das Programm ist relativ einfach und übersichtlich gestrickt. Und die Eckdaten, die abgefragt werden, habe ich in der Regel als Funkamateur sowieso parat und weiß über meine Station Bescheid. Insofern kein Thema. Ich habe heute Morgen aus deinem Vortrag die Information gewonnen, dass man keine genaue Skizze mehr braucht von seinem Grundstück. Nach dem Motto 1,31 Meter bis zum Gartenzaun und 2,07 Meter bis zum Apfelbaum, sondern dass dort im Prinzip brauchbare Werte, die man aus der Realität gewinnen kann, zu nehmen sind. Kann ich auch die Grundstücksgröße oder ähnliches von Luftbildern nehmen, die ich zum Beispiel bei einem Anbieter im Internet bekomme? Ja, auch das kann man machen dann. Man muss nur sehen, dass eben von da aus dann auch die anderen Abstände realistisch und maßstabsgerecht eingezeichnet werden. Also Voraussetzung ist nach wie vor, dass die Skizze maßstabsgerecht sein muss. Aber neben der Maßstabsbezogenheit gibt es keine weiteren Anforderungen an die Skizze. Also ich kann auch im Prinzip, ich sag mal, so ein Luftbild nehmen und die weiteren Dinge einzeichnen. Kein Problem. Ja, Michael, das ist ganz interessant, was du hier gesagt hast. Ich denke mal, damit haben wir schon Informationen für das breite Auditorium gefunden. Und zwar nicht nur für die Hörer, sondern auch für die Leute, die senden. Ist dir bekannt, wie weit man ihren Vortrag als Basis nehmen kann, um auch im Ortsverband diese Kenntnisse weiter zu verbreiten? Ja, ich denke, dass der Vortrag eine gute Basis dafür darstellt. Und der wird ja im Rahmen der Veranstaltung verteilt werden. Und insofern kann sich da jeder ein bisschen dran orientieren und hat eine Anleitung, um sich in dem Programm zurechtzufinden. Ich bedanke mich fürs Gespräch. I've been in love before. I thought I would no more. Managed to hit the ceiling. Still, strange as it seems to be, you brought it back to me. Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt. Gerade haben wir ein Interview mit Michael Lau, Delta Foxtrot 2, Bravo Romeo gehört. In diesem ging es über die Pflicht aller Senderbetreiber, die elektromagnetischen Felder zu messen, die von Funkanlagen ausgehen. Es gibt hierfür nämlich strenge gesetzliche Grenzwerte, um eine Gefährdung von Menschen auszuschließen. Diese Regeln gelten im Grundsatz auch für die Funkamateure, nur haben sie als einziger Funkdienst auch die Möglichkeit, hierfür eine sogenannte Selbsterklärung zu nutzen und die Hochfrequenzexposition mittels Softwarelösungen zu errechnen. Doch was ist dran an der oft gehörten Behauptung, dass elektromagnetische Felder problematisch sein sollen oder gar ein Gesundheitsrisiko darstellen? Unsere Technikspezialistin Eva Maria Englert, Delta Golf 9, Mike Fox Golf, ist dieser Frage mal nachgegangen. Die Wirkung von Funkwellen, also von Hochfrequenzstrahlung auf den menschlichen Körper, ist ja seit Jahren Gegenstand erbitterter Diskussionen. Und die wird nicht immer sachlich geführt. Ich erinnere an die Position vieler Umweltaktivisten, die mit zunehmendem Einsatz von Mobilfunk den sogenannten Elektrosmog fürchten. Viele wissenschaftliche Studien wurden zu diesem Thema in Auftrag gegeben, mit allerlei zum Teil höchst widersprüchlichen Ergebnissen. Ist da also was dran oder ist es maßlos übertrieben? Zeit mal etwas Objektivität in dieses Thema zu bringen, eben da es in der gesellschaftlichen Diskussion sehr heikel ist. Ja, es entspricht der Wahrheit, Hochfrequenzstrahlung hat grundsätzlich einen Einfluss auf alles biologische Leben. Und das muss so sein, denn ohne diesen Einfluss könnten wir gar nicht existieren. Warum? Nun, unsere Sonne bombardiert uns ständig mit einer Menge Hochfrequenz. Rund 1300 Watt werden pro Quadratmeter eingestrahlt und das seit Jahrmillionen. Und zwar in Form von Licht und Wärme, also Infrarot. Die meiste Energie strahlt unser Zentralgestirn im Bereich des sichtbaren Lichts ab. Und das ist ja nichts anderes als elektromagnetische Strahlung. Ohne Licht würde keine einzige Pflanze auf der Welt wachsen und es gäbe kein Leben. Und ohne die Infrarotwellen der Sonne wäre es bitterkalt hier, unter minus 200 Grad. Auch ein Killer für jegliche Lebensform, wie wir sie kennen. Also, ob wir wollen oder nicht, die elektromagnetische Strahlung unserer Sonne ermöglicht überhaupt erst unser Leben. Das muss man akzeptieren und sacken lassen. Und die Wahrheit ist auch, weitere Bereiche der elektromagnetischen Sonnenstrahlung sind für den Menschen sogar gefährlich. Jeder weiß, dass exzessives Aufhalten in starker Sonne zu Sonnenbrand und sogar Hautkrebs führen kann. Diese Fakten sollten all diejenigen bedenken, die so intensiv über den vermeintlichen Elektrosmog wüten. Der größte Verursacher von Elektrosmog ist nämlich unsere Sonne selbst. Wie steht es aber nun um die Hochfrequenz, um elektromagnetische Strahlung, die wir Menschen künstlich erzeugen? Ich meine damit das gesamte Spektrum von Rundfunk, Fernsehen, WLAN, Radar und was sonst noch alles so vorstellbar ist, unterhalb des sichtbaren Lichts. Auch diese Bereiche des elektromagnetischen Spektrums haben bestimmte Wirkungen auf biologische Organismen, wenngleich um Größenordnungen weniger. In der wissenschaftlichen Betrachtung spricht man von sogenannten thermischen und athermischen Wirkungen der Hochfrequenz. Grundsätzlich werden hochfrequente elektromagnetische Felder von biologischen Systemen aufgenommen und führen in erster Linie zu ihrer Erwärmung. Die physikalische Grundlage dieser thermischen Wirkung ist gut bekannt und unstrittig. Sie tritt aber erst ab einer gewissen Stärke der Strahlung auf, ab einer Stärke, wie sie in der natürlichen Umwelt nicht vorkommt. Die Erwärmung tritt ein, weil die zugeführte Hochfrequenz vom Körper aufgenommen und absorbiert wird. Dabei hängt die Stärke der Energieabsorption von der Feldstärke und von der Frequenz des elektromagnetischen Feldes ab, aber auch von den Eigenschaften und Strukturen des biologischen Gewebes. Faustregel: Je höher die Frequenz und damit je kürzer die Wellenlänge im Verhältnis zum Körper, desto höher die Absorption. Beim Mikrowellenofen machen wir uns diese Wärmewirkung von intensiver Hochfrequenzstrahlung zunutze. Biologisches Gewebe wie Gemüse oder Fleisch nimmt die Strahlungsenergie auf und erwärmt sich, wir haben eine warme Mahlzeit auf dem Teller. Gefährlich für die Gesundheit wird es erst, wenn sich die Körpertemperatur infolge der aufgenommenen Strahlung um mehr als 1 bis 2 Kelvin erhöht. Dann treten Wirkungen wie Fieber auf. Die Gedächtnisleistung nimmt ab, es kommt zu einer Beeinträchtigung verschiedener Körperfunktionen und der Fortpflanzung, Herz, Kreislauf und Immunsystem werden geschwächt. Organe mit schlechter Durchblutung und damit schlechter Wärmeabfuhr sind besonders gefährdet. So zum Beispiel die Augen, bei denen sich die Linse trüben kann. Bei noch stärkerer Wärmeentwicklung kann es zu inneren Verbrennungen oder sogar zum Tod durch Hitzschlag kommen. Absorbiert ein Mensch während einer halben Stunde 4 Watt Strahlung pro Kilogramm Körpergewicht, erwärmt sich sein Körper um 1 Grad. Dazu müsste die Person aber eine halbe Stunde lang näher als 1 Meter bei einer mit voller Leistung von 1000 Watt strahlenden Antenne stehen. Im Vergleich dazu, die normale Muskelaktivität entspricht einer Wärmeleistung von 3 bis 5 Watt pro Kilogramm. Die allermeisten menschengemachten Hochfrequenzquellen bleiben aber massiv unter diesen Werten zurück. Und natürlich auch unter natürlichen Strahlungsquellen. Ich erinnere nochmals, die Sonne strahlt pro Quadratmeter deutlich mehr als 1 Kilowatt auf die Erde ein. Da sind die 2 Watt eines Handys gar nichts dagegen, nahezu zu vernachlässigen. Um Menschen und Tiere vor dieser thermischen Wirkung der Funkwellen zu schützen, haben alle Industriestaaten heutzutage Grenzwerte erlassen. In der Bundesrepublik Deutschland ist hier das Emissionsschutzgesetz sowie die sogenannte Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder maßgeblich. Diese Gesetze definieren maximale Feldstärken, die Funkanlagen aller Art erzeugen dürfen. Und die sind sehr niedrig. Nach allen wissenschaftlichen Erkenntnissen erzeugen die dort erlaubten Feldstärken keine thermische Wirkungen auf Lebewesen. Auch wir Funkamateure müssen uns, wie jeder andere Funkdienst auch, an die gesetzlichen Grenzwerte für Hochfrequenzstrahlung halten und dies auch nachweisen. Dazu gibt es ein spezielles Mess- und Anzeigeverfahren, bei dem Messprotokolle zu erstellen sind oder die Exposition durch eine Software-Simulation zu ermitteln ist. Damit ist keine Gefahr mehr gegeben. Die Hochfrequenz hat aber auch noch andere Wirkungen auf Organismen, die sogenannten athermischen Wirkungen. Und was darunter zu verstehen ist, das erfahren Sie gleich. DARC Radio, your favorite station. The heat is on the street, inside your head. Sie hören Radio DARC. Wir wollen heute in unserem Technikbeitrag etwas zur Versachlichung einer oft emotional geführten Diskussion beitragen. Es geht um thermische und athermische Wirkungen von Hochfrequenzstrahlung. Die thermische Wirkung hatten wir bereits erörtert. Unter athermischer Wirkung versteht man beispielsweise, dass hochfrequente Felder auch Kraftwirkungen auslösen können. Das folgt wieder einem physikalischen Prinzip, dass in stromdurchflossenen Leitern magnetische Kräfte erzeugt werden können. In Geweben von Organismen dürfte das eher zu vernachlässigen sein, weil es hier keine guten Leiter gibt. Eine spezielle nicht-thermische Wirkung von hochfrequenten elektromagnetischen Feldern wird durch kurze, starke Pulse hervorgerufen. Unter bestimmten Bedingungen sind diese als Summen oder Klicken wahrnehmbar. Man spricht vom sogenannten Mikrowellenhören. Der gegenwärtig akzeptierte Mechanismus dieses Mikrowellenhörens basiert auf den thermoelastischen Eigenschaften des Gewebes. Durch kurze, hochleistungsstarke Hochfrequenzsignale werden Gewebeareale des Gehirns oder Gehörs erwärmt und dehnen sich folglich aus. Dadurch werden mechanische Wellen im Gewebe angeregt, die im hörbaren Bereich liegen und das Innenohr stimulieren. Um auf diese Weise hörbare Reize zu erzeugen, sind aber sehr hohe Energiewerte pro einzelnen Puls notwendig. Wenn die Energie der einzelnen Pulse begrenzt wird, können derartige Effekte nicht auftreten. In unmittelbarer Nähe leistungsstarker Radaranlagen ist aber Wahrnehmung bereits berichtet worden. Verschiedene Studien weisen auch auf biologische Effekte hin, die durch starke Hochfrequenzstrahlung ausgelöst werden. Hinweise auf solche Effekte stammen zum einen aus epidemiologischen Studien, zum anderen aus Experimenten im Labor. So wurden beispielsweise Beeinflussungen der menschlichen Gehirnaktivität, vermehrtes Auftreten von Tumoren bei Tieren oder Veränderungen in Zellexperimenten beobachtet. Die Beeinflussung der menschlichen Gehirnaktivität im Schlaf wie im Wachzustand, welche durch Elektroenzephalographie gemessen wird, wurde unabhängig in verschiedenen Labors festgestellt. Dabei reicht eine halbstündige Exposition vor dem Zu-Bett-Gehen, um den Effekt im nachfolgenden Schlaf zu messen. Allerdings ist nicht bekannt, ob und welche Bedeutung solche Veränderungen für die menschliche Gesundheit haben. In einer großen epidemiologischen Studie in 13 Ländern fand man, dass Personen, die in den vorangegangenen 5 bis 10 Jahren häufig starken Hochfrequenzfeldern ausgesetzt waren, ein erhöhtes Risiko für bösartige Hirntumore und gutartige Tumore des Hörgleichgewichtsnervs hatten. Auch gab es vor ein paar Jahren einen Skandal mit ehemaligen Bundeswehrsoldaten, die lange Zeit vor Radargeräten gearbeitet haben und allesamt später an Krebs erkrankten. Dass es nicht-thermische Wirkungen gibt, ist also unbestritten. Wie solche Effekte zustande kommen, ist jedoch nicht bekannt. Ebenso wenig lässt sich beim heutigen Kenntnisstand sagen, ob und unter welchen Bedingungen sie wirklich zu einem Gesundheitsrisiko werden. Für die Bewertung erschwerend ist, dass sich die Experimente zum Teil nicht wiederholen ließen oder dass ganz widersprüchliche Ergebnisse vorliegen. Von einer wissenschaftlichen Signifikanz kann man als seriös Forschender derzeit nicht ausgehen. Aber man muss es auch klar sagen, all die Studien und bei der Bundeswehr beobachteten Situationen hatten zum Inhalt, dass es hier sehr hohe und lange Beaufschlagungen mit Hochfrequenz gab. Gesundheitliche Beeinträchtigung im Betrieb niedriger Intensitäten von hochfrequenten Feldern konnten aber bisher wissenschaftlich nicht belegt werden. Es gilt somit als gesichert, dass die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte auch mehr als ausreichend vor der Wirkung der Hochfrequenz schützt. Panik oder Verbote sind hier weder seriös noch angebracht. Bleiben Sie sicher, bleiben Sie unter den Grenzwerten. Eva Maria, DG9 MFG. you free. Right on time, it's weekend and it's party time. Feel the heat and free your mind. Put your hands up in the air and wave them like you just don't care. Feel the rhythm, stay real tight. Feel the heat, feel the night. Let the groove control your mood. Shake your body and make me hot. Party people, party dance. Shake your body and wave your hands. You know how to do it right. Feel the heat of the night. Wettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage. Mann, oh Mann, was war das für ein Sonnensturm am vergangenen Wochenende? Christian hatte uns in seiner letzten Funkwettervorhersage schon darauf eingestimmt, dass es unruhig werden würde. Was aber tatsächlich geschah, war ein veritabler Knall und als Ergebnis Polarlichter bis nach Deutschland. Sie werden es sicher in den Medien gelesen haben oder sogar selbst beobachtet. Was dahinter steckte und welche Auswirkungen das hatte, das erläutert uns jetzt Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC. Die Polarlichter gingen nicht nur bis Deutschland, Conny. Auf dem amerikanischen Kontinent wurden die südlichsten Sichtungen von Puerto Rico gemeldet, die ersten seit 1921. Damals war das der New York Railroad Storm, einer der stärksten Magnetstürme der letzten 200 Jahre. Und auch auf dem pazifischen Eiland Neukaledonien gab es Polarlicht auf 26 Grad südlicher magnetischer Breite. Und das weist schon die Richtung. Das, was am letzten Wochenende abging, war definitiv oberste Liga. Dieses Mal gab es allerdings keine Meldungen über Stromausfälle, wie noch beim Halloween-Storm im Jahr 2003. Satelliten hatten mehr Stress und manche schalteten deswegen auch in den Schutzmodus. Die Signale der Navigationssatelliten wurden so stark gestört, dass die Positionsbestimmung mit Zentimetergenauigkeit nicht mehr möglich war. Das war dann also wohl der statistisch überfällige Megamagnetsturm. Ausgelöst hat ihn die riesige aktive Region 3664, die magnetisch so komplex war, dass sie wirklich pausenlos Flares der M- und X-Kategorie abfeuerte. Und das just in der Zeit, wo die dadurch ausgelösten koronalen Masseauswürfe ihre Plasmawolken direkt auf Erdkurs schicken konnten. Alleine in den 4 Tagen vor dem Wochenende waren es 6X und über 100 M-Flares. Am Freitagabend gegen 18 Uhr UTC ging der Tanz dann los, als die erste Stoßwelle den K-Index sofort auf den höchsten Wert von 9 katapultierte. Kurz vor Mitternacht traf dann die zweite der 6 Fronten ein und das war mit Abstand die heftigste. In Mitteleuropa betrug die gemessene Abweichung der Magnetfeldstärke in Nordrichtung weit über 1000 Nanotesla, 10-mal mehr als für die Bewertung als Magnetsturm notwendig ist. Die wichtige BZ-Komponente des in der Plasmawolke mitgeführten Magnetfelds lag extrem weit südlich und die Geschwindigkeit des Sonnenwinds stieg auf das Dreifache des Normalwerts. All das drückte die Elektronen des Sonnenwinds ins Erdmagnetfeld, das sie zu den Polen hin ableitet. Und wenn dort die Atmosphäre dann immer dichter wird, kollidieren sie mit den Gasteilchen, die diese Energie postwendend in Form von Strahlung wieder abgeben. Im sichtbaren Licht können wir auf der Erde vor allem die Emission des Sauerstoffs bei 558 und 630 Nanometer Wellenlänge sehen, also grün und rot. Das grüne Polarlicht entsteht in 80 bis 120 Kilometer Höhe, das rote in etwa 200 Kilometer. Und bei diesem Magnetsturm konnte man in Mitteleuropa sogar das grüne Polarlicht sehen. Das war im wahrsten Sinne unbeschreiblich. Im Laufe des Samstags erreichten uns dann die restlichen 4 Stoßwellen. Für insgesamt 30 Stunden lag die magnetische Unruhe bei Werten von 8 oder 9. Bei solchen Bedingungen braucht man über die Ausbreitungsbedingungen auf Kurzwelle nicht lange nachzudenken. Die Grenzfrequenz stürzte ab, am Samstag maßen viele Jonosonden streckenweise gar nichts mehr. Aber natürlich gab es massive Aurora-Ausbreitung von 10 Meter bis 70 Zentimeter. Am Sonntag ebbte der Magnetsturm dann ab. Die Bedingungen waren noch 2 Tage stark lidiert, normalisierten sich dann aber zusehends. Es blieb noch eine kräftige Dämpfung der Signale über den Polkappen. Die Region 3664 verschwand am Dienstag um den westlichen Sonnenrand. Zuvor feuerte sie mit einem X8,7 noch das stärkste Flair dieses solaren Zyklus ab. Die Sonnenaktivität blieb danach dank neu aufgetauchter Regionen hoch. Der Flux lag weiter über 200 Einheiten. Das Erdmagnetfeld blieb die ganze Woche unruhig bis stürmisch. In den nächsten Tagen können wir weiter hohe Sonnenaktivität erwarten mit einem Flux über 160 Einheiten. Das Erdmagnetfeld wird langsam ruhiger werden. Zwischendurch sind aber weiter unruhige bis leicht stürmische Phasen zu erwarten. Es öffnen alle Bänder bis 15 Meter, 12 und 10 Meter nur stundenweise. Nachts sind die Bänder bis 20 Meter nutzbar, teilweise sogar bis 17 Meter. Sporadik-E-Öffnungen sind auf 10 und 6 Meter jetzt regelmäßig anzutreffen. Storm is over. Jetzt klappt es wieder mit dem Good DX. Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören. Moin. Tschüss. Servus und 73 Gut DX. Bis zum nächsten Mal.